Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich in nichts vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, sink im Geiste nieder, gibt das Herz ihm wieder. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebeuget dienen. Heilig, heilig, heilig, singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre. Herr, vernimm unsere Stimmen, da auch wir geringen unsere Opfer bringen. Majestätisch Wesen, lass uns recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. Möchten wie die Engel hier vor dir stets stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass uns dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott in allem. Du durchdringest alles, lass dein Licht uns spüren, in nächst unser Herz berühren. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass uns so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Mach uns nur einfältig, bin ich abgeschieden, sanft in deinem stillen Frieden. Mach uns reinen Herzens, dass wir deine Klarheit mögen schauen in Geist und Wahrheit. Lass das Herz himmelwärts wie ein Adler schweben und in dir nur leben.